noch kein Parken gab, war die Welt für euch noch wunderbar. Ihr seid doch noch braven Rötter, redet nicht mit jedem Sack. Ihr seid doch noch braven Rötter, redet nicht mit jedem Sack. Für den Sieg im Bundestag, wo ist jetzt angesagt? Für den Sieg im Bundestag. Ich scheiß drauf auf euren Krieg. Ich scheiß drauf auf eure Politik. Ich scheiß drauf auf euren Krieg. Ich scheiß drauf auf eure Politik. Die Leute sitzen im Bundestag, rennen rum den ganzen Tag. Hol ihm bleibt die Schmucke weg, hat den Flo in seinem Bett. Hol, du bist eine alte Frau, geh zurück zu deiner Frau. Die Leute sitzen im Bundestag. Die Leute sitzen im Bundestag. Sitzt im Bundestag. Scheiß drauf auf euren Krieg. Ich scheiß drauf auf eure Politik. Ich scheiß drauf auf euren Krieg. Auf eure Politik! Auf euren Krieg, ich scheiß drauf, auf euren Krieg, ich scheiß drauf, auf eure Politik.